Zur Beileidsbekundung schickte Marschall Kim Jong-un am 19. August an den Katafalk von Professor Dr. Kim Jong-nam, dem Wissenschaftler des Volkes, Akademiker und Forscher des hygienischen Dispensiers des koreanischen Rotkreuz-Krankenhauses, einen Kranz.